Die Piratenpartei stecken in einer Krise. Die Umfragewerte sind nicht gut. Eine der bekanntesten, Julia Schramm, hat ein Buch herausgegeben. Klick mich wegen ihrer Haltung zum Urheberrecht, wurde sie in einigen Reihen heftig kritisiert. Und ein Vorstandsmitglied hat jetzt gesagt, naja, nach dem Bundesparteitag Ende November werde ich, Matthias Schrade, mich aus dem Bundesvorstand zurückziehen. Und da geht es um den tiefen Konflikt mit wiederum dem politischen Geschäftsführer Johannes Ponada. Also irgendwie werfen die alle mit so ein bisschen Dreck aufeinander, können sich alle nicht mehr leiden und dabei fanden doch alle diese orangenen Piraten am Anfang ganz, ganz toll, als sie so in Deutschland aufkamen. Jetzt die Frage an Martina Schulte aus unserer Webshow. Was ist denn das Problem von se? Also die Antwort hängt jetzt sehr stark davon ab, wen du fragst. Fragen wir zum Beispiel mal Zeit Online. Die schreiben, hinter diesen Rücktritten stecken ganz klassische erbitterte Machtkämpfe, wie man sie von anderen Parteien schon immer kennt. Der einzige Unterschied, die Piraten trügen diese Machtkämpfe noch hemmungsloser und vor allem öffentlicher aus als andere Parteien. Zitat, statt in Hinterzimmern und mit heimlichen Anrufen bei Journalisten bekämpfen sie sich auf der offenen Bühne. Wer zugucken will, muss nur 5 Minuten bei Twitter reinsehen. Und das tun die Medien in diesen Tagen ausführlich. Also jeder Piratentweet, jedes Scharmützel zwischen den Protagonisten aus dem Bundesvorstand und der Basis wird genüsslich aufbereitet. Und jetzt sind wir auf einmal alle hautnah und live dabei bei einem Machtkampf, den man bei einer etablierten Partei wahrscheinlich so im Detail nicht mitbekommen würde. Aber das ist ja genau die Transparenz, für die die Piraten mal stehen wollten. Also alles schön twittern und schon hat man öffentlich die Aufmerksamkeit und die Berichterstattung nimmt so einen großen Raum ein. Ist das so? Ja, einfach bloß viel twittern und zack, bumm? Nee, das ist einmal so. Das ist zumindest auf jeden Fall jetzt, wie man im Internet sagen würde, ein Backlash. Mhm. In diese Richtung argumentiert zumindest Frank Lübberding bei Wie es aussieht. Er meint, die Piraten seien die Lieblinge des Mediensystems. Das zeige sich jetzt eben auch bei den Rücktritten im Bundesvorstand. Sie fänden eine Aufmerksamkeit, die in keinem Verhältnis zu ihrer realen politischen Bedeutung stehe. Sie sitzen ja bis heute nicht mehr im Bundestag. Interessant seien sie, sagt Lübberding, nur aus einem ganz anderen Grund. Zitat, die Piraten sind nämlich keine politische Partei, sondern durch ihre exzessive Nutzung der früher sogenannten neuen Medien Teil des Mediensystems geworden. Lübberding sieht auch die Rücktritte insgesamt gar nicht so dramatisch und schreibt, die Absetzung dieser isolierten Selbstdarsteller sei ein Fortschritt für den Parteibildungsprozess. Mhm. Ist das jetzt in erster Linie eine Führungskrise, wie einige schreiben, oder geht es bei den Piraten auch um inhaltliche Probleme? Also viele Kommentatoren schreiben das, was du ja vorhin auch gesagt hast, ne? Immer, also diese These vom Führungsproblem. Also die Piraten haben wegen ihrer basisdemokratischen Ideale einfach zu viel Misstrauen gegenüber irgendwelchen profilierten Oberpiraten. Das schreibt zum Beispiel aktuell Felix von Leitner vom Chaos Computer Club in seinem Blog Fefes Blog. Also da geht es halt um diese Diskussion um Anke Domscheit-Berg und da sagt er halt, die Partei favorisiere unbekannte Apparatschiks und gebe halt profilierteren Mitgliedern, wie zum Beispiel Anke Domscheit-Berg, einfach zu wenig Chancen. Das ist eine Meinung. Der konservative Blogger Michael Spreng, der früher ja mal Politikberater zum Beispiel für Edmund Stoiber gewesen ist, der meint hingegen in seinem Blog Sprengsatz, die Piraten hätten keine Personalkrise, sondern eine Inhaltekrise. Also egal ob Euro-Rettung, Betreuungsgeld oder CSU-Telefonaffäre, gleichgültig welches aktuelle Thema man rausgreife, die Piraten seien sprachlos. Sie fänden im öffentlichen Diskurs nicht statt, setzten auch keine Themen, Zitat, sie beschäftigen sich nicht mit den Problemen der Menschen, sondern mit sich selbst. Sowas nennt man Wählermissachtung oder Wählerverachtung. Da hat er ja irgendwo erstmal einen Punkt, wenn wir darüber reden, dass die Piraten sehr viel über sich selbst, aber viel zu selten über die gerade politischen Inhalte sprechen, oder? Das ist halt die große Frage, ne? Die große Frage ist ja, worüber reden die Piraten denn tatsächlich? Und damit hat sich interessanterweise gerade die politische Konkurrenz von der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung auseinandergesetzt. Die haben nämlich die Nautilus-Politikberatung mal beauftragt, sich durch die komplette öffentliche Kommunikation der Piraten zu wühlen. Mhm. Und das ist eine ganze Menge, ne? Also 100.000 Einträge auf 8 Piraten-Mailinglisten, 150.000 Wortmeldungen in 6 der wichtigsten Foren, alle Diskussionen aus 2,5 Jahren Liquid Feedback auf Bundesebene, 2 Jahre Liquid Feedback für Berlin, zusätzlich noch Pressemitteilung, das Grundsatzprogramm und die Wahlprogramme haben sie alles sich angeschaut und das Ergebnis finde ich sehr interessant. Die Studie zeigt nämlich, dass die Partei zwar in der Tat sehr viel über sich selbst und über die politischen Gegner redet, das heißt aber nicht, dass sie nicht über Inhalte reden. Die Studie bescheinigt den Piraten nämlich ein ganz klares inhaltliches Grundgerüst, in dem die Werte Demokratie, Freiheit und Transparenz im Zentrum stehen. Diese Werte seien, Zitat, der innerste Kern des Grundwertekonsenses der Piraten. Sie kämen in allen Mailinglisten und Foren am häufigsten vor. Also dieser Vorwurf, den du da jetzt gerade vorgebracht hast, den kann man dann demnach so nicht stehen lassen. Dann haben sie ein Imageproblem, ne? Also sie sind keine inhaltlose Chaotentruppe, so darf ich sie jetzt nicht nennen und andere auch nicht. Ja, du darfst natürlich schon, wir sind ein freies Land, ja. Aber die Studie sagt halt, es gäbe halt schon, also das könnte man ganz klar sagen, eine Dominanz von Netzthemen, also Politik im Netz, für das Netz und mit dem Netz. Und diese Inhaltslosigkeit, die immer wieder unterstellt wird der Piratenpartei, die sieht die Analyse als gar nicht so schlimm an. Die schreiben hier, vorhandene Lücken im Programm könnten eher kurz- als langfristig geschlossen werden. Das kognitive Potenzial sei vorhanden und die Partei verfüge auch über einen breiten diskursiven Unterbau. Die Autoren der Studie sehen die Piratenpartei eigentlich im Moment so auf dem Weg zu einer ganz normalen Partei. So schreibt das Blog Gulli, was beileibe nicht als Kompliment gemeint sein kann. Das heißt, die Piraten, die ja eigentlich mal als Antipartei angetreten waren, um den Status quo der etablierten Parteien so ein bisschen zu stören und dem entgegenzuwirken, denen wird jetzt mit dieser Studie eigentlich das Zeugnis ausgestellt, dass sie eigentlich dabei sind, sich zu einer solchen zu entwickeln. Heute haben wir den 29. Oktober. Heute in einem Jahr werden Bundestagswahlen gewesen sein. Es gibt ja noch kein festes Datum, aber das muss ja irgendwie bis Ende Oktober gelaufen sein, die ganze Chose. Wie sehen denn jetzt die politischen Chancen der Piraten aus? Also hat diese negative Berichterstattung fast schon alles kaputt gemacht? Also die Werte der Partei sinken eindeutig. Die Umfragen sehen sie jetzt knapp über der Hürde, also bei 5%. Die Forschungsgruppe Wahlen sieht sie sogar noch darunter. Weit entfernt vom zweistelligen Ergebnis Anfang des Jahres. Und Thomas Pani schreibt dazu bei Telepolis, möglicherweise leiden die Piraten unter dem Image, das in den Medien von der Führungsmannschaft vermittelt wird. Dazu entsteht in der Öffentlichkeit ein recht vages Bild davon, wie sich die Partei in Fragen außerhalb der Netzpolitik positioniert. Und all das habe den Enthusiasmus der größeren Öffentlichkeit über diese frische politische Kraft gebrochen. Die Webschau in D-Radio Wissen mit Martina Schulte. Heute geht es um die Krise der Piratenpartei bei uns in Deutschland. Auf unserem Facebook-Profil gibt es einen sehr kurzen Kommentar von dem User Heinz Lindenmann. Modeerscheinungen kommen und gehen. Und er hat sogar ein Like auf Facebook bekommen. Was hast du so bei Google Plus? Bei Google Plus wird auch heftig debattiert. Und wir haben ja gefragt, was glaubt ihr eigentlich? Was ist das Problem der Piraten? Und der Kommentar, der hier am meisten Beifall bekommen hat von den anderen, ist hier von Sandro Frenzel. Der schreibt, das Problem der Piraten ist eigentlich der Erfolg, sodass CDU, CSU, SPD, Grüne Angst bekommen haben. Die Medienpropaganda läuft schon das ganze Jahr, wo jeder Piratenfurz ausgeschlachtet wird, um die Partei schlecht zu reden. Das macht mir Angst. Wir Medien, wir alle kriegen ganz schön auf die Mütze von ja. Sascha Bose, der zum Beispiel schreibt, dass der investigative Journalismus bei so Begriffen wie fahrscheinloser öffentlicher Personennahverkehr, das ist ja eine Forderung der Piraten, gleich mal zu kostenloser ÖPNV wird. Also es scheint wirklich so zu sein, dass nicht nur etablierte Parteien, sondern auch etablierte Medien immer so mit einem nackten Finger auf angezogene Leute zeigen, sagt Sascha Bose auf Facebook. Ja, und vielleicht noch einen letzten Blick hier zum Kommentar von Tobias Krause. Er schreibt hier, Selbstverwaltung bei dem Erfolg ist immer schwierig am Anfang. Aber das Grünen-Bashing seines Vorredners teilt er nicht. Im Gegenteil, er meint, die Piraten realisieren das, was geht, sich aufzulösen. Nur weil sie mit 5-10% ihr Programm nicht vollständig umsetzen können, bringe niemandem was. Also er sieht da auf jeden Fall noch Hoffnung. Das auf Google Plus und auf Facebook, die Diskussion rund um die Krise der Piraten und ihre Posts. Naja, also ich glaube, so viel Speicher haben wir noch auf den entsprechenden Servern in Usbekistan. Die sind also herzlich willkommen.